Ich habe noch eine Frage. Aber ob er mehr Erkenntnis eigentlich Das ist so fantastisch. Und das Ganze, das Baby-Turnus ist ein Ort, Mann. Da kommt das Wasser raus, das ist auch ein Ort. Thank you. Dieses Gefängnis. Respektieren und akzeptieren. Und durch diese Entschuldigung zu akzeptieren, warum ich diese Frage jetzt nicht tue. Ich bin noch nicht gut genug. Ich kann es noch nicht. Ich habe noch nicht genug erfasst. Ich muss aufpassen, was ich sage. Thank you. besonderen Augenblick, auf dieses Angesetzt werden, auf dieses von Menschen unentgehen werden, auf dieses von Menschen bestätigt werden. Solange wir auf diesen Augenblick warten, verpassen wir jeden Tag Gelegenheiten, die Liebe Jesus durch uns fließen zu lassen. Ich habe eine Frage an euch. Wer hat denn den Paulus zum Dienst eingesetzt? Jesus hat sich den Paulus nicht, nicht gesagt, Paulus, jetzt gehst du mal nach Jerusalem, der Jerusalem, da habe ich 12 Männer. Die 12 Männer sind der Pastor. Und die Pastor, die werden wir einsetzen können, die werden die nächsten 3 Jahre schulen, dann werden sie 3 Jahre, das sind 12 Partner schon bauen. Und in diesen 3 Jahren lernst du eben, dass du die richtige Theologie hast, weil wir wollen das Gleiches bringen. Und dann lernst du auch wieder, und nach diesen 3 Jahren gehen sie ein bisschen mehr. So, die einzige Gemeinschaft und dann darfst du auch den großen apostolischen Dienst antreten. Frage: Wer hat Paulus zum Dienst eingesetzt? Ich frage es nochmal: Wer hat Paulus zum Dienst eingesetzt? Und wer hat mich zum Dienst eingesetzt? Warum macht das denn danach? Wir können einige zu Konferenz zu spät. Augenblick musst du

60, das soll man raus tun. Ich bin glücklich, ich bin einfach glücklich, ich bin so glücklich. Warum seid ihr nicht glücklich? Ich habe den Kindern gewonnen, wo jugendliche Zähne, wo Eltern, immer wieder im Kreis mal geschwitzt. Nur gegen meine Kindern. Ich bin glücklich. Ich dachte mir, ich bin glücklich, ich bin so glücklich. Aber dann habe ich mich darauf zu zuerst dachte mir, dass ich eine einmalige Stimme bekomme, die daher. Thank you. sagten sich, ich kann nicht näher kommen. Ich bin aus meiner Wärme. Und er sagte, komm noch näher. Und sie machte einen Schritt und sie war im Herzen Jesus drin. Und Jesus sagte, schau dich mal an. Und sie schaute sich um. Und sie dachte, dass sie im Herzen Jesus die Liebe sieht. Aber als sie gesehen hat, Menschen. Sie sah im Herzen Jesus eine Schar von Menschen. Und plötzlich wurde ihr bewusst, das Kostbarste im Herzen Jesus sind Menschen. Es gibt nichts auf dieser Welt, was wertvoller ist als ein Mensch. Jeder einzelne Mensch ist im Herzen Gottes. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir uns entscheiden, so zu leben, ich habe noch nichts in meinem Leben erlebt, das mich glücklicher macht, außer Zeit mit Jesus zu verbringen. Also weißt du, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie ein Mensch, der Jesus konzentriert, Jesus bewusst lebt, nicht die befriedigste Person dieser Welt sein kann. Weißt du, wenn ich auf mich schaue, dann geht es mir nicht gut. Darum schaue ich nicht mehr auf mich. Nicht mal eine Minute. Da geht es mir nicht gut. Wenn ich auf mich schaue, geht es mir einfach nicht gut. Darum habe ich gelernt, mich nicht auf mich zu schauen. Und manchmal, wenn die Versuchung kommt, doch ein bisschen auf dich zu schauen. Ein bisschen. Wie sie dann sagen, wie es so schön. Wir haben ja so viele nette Worte, die eigentlich so verkürzt sind. So falsch. Rät uns auf dich selbst achten. Wir wollen also, dass Jesus mit gesagt hat, spät abends gedient hat, mit der Früh schon aus dem Bett war, im Wüstenfeuer zu beten. Warum hast du Jesus das nicht gesagt? Was würde heute geschehen, wenn wir die Lappen bei Jesus gewesen wären? Jesus tut so, wie sie immer gehabt hat. Ja, dann ist der Teufel Kopf abgeschnitten. Der hat nur umgebracht, der steht an der Tür dort. Und die Bibel sagt, Jesus würde sich zurückziehen in einen jenseitigen Ort. Wenn er so nicht bereit gewesen wäre, was hat er sie gemacht? Seine Schmerz, in dem die man Grenzen setzt. Wenn Jesus einen Schmerz gibt, Jesus, ich werde dir lernen abzupressen, denn sonst verhörst du dich. Jesus braucht, Vorsicht, Jesus. Vorsicht. Dein Cousin ist du rum, du musst jetzt dran rum. Da gibt es ja auch diesen Stufen zu dran rum. Wer kennt sich durch? Fünf. Der hat fünf Stufen zu dran rum. Ich sehe, wie ich bin, dass ich mein Leben soll, ich davor weg und dran rum. Kopf auf das Kissen legst und du tust mir nach hätten ihn geliebt, dass unsere Liebe Bahn anerkennen, dass sie uns so sehr liebt. Und können nichts anderes mehr tun, als sagen, Jesus, diese Liebe gebe ich dir zurück und diese Liebe gebe ich allen Menschen. Egal, wer sie sind, woher sie kommen, egal. Ich sage dir, du gehst am Abend so glücklich ins Bett. Du brauchst keine Schlaftabletten mehr, du brauchst keine andere Depressive mehr, du brauchst nichts mehr. Du lebst mit einem unbeschreiblichen Glück dafür. Du lebst in deinem Herzen eine Befriedigung, weil du tief in deinem Herzen weißt, Jesus konnte durch mich das tun, was er am liebsten tut, Menschenleben. Jesus konnte durch mich das tun, was er am liebsten tut, Menschen zu lieben. Das Tote Meer hat irgendwann keinen Ausgang. Viele Christen sind wie das Tote Meer. Eingang, Eingang, Eingang, Eingang, Eingang, Eingang, mehr, mehr, mehr, mehr. Anstatt zu sagen, ja, ich brauche den Eingang. Das Bild muss einatmen. Und dann atmet es aus, atmet es ein, atmet es aus, atmet es ein, atmet es aus, atmet es ein. Es gibt für mich von biblischer Sicht her absolut keinen Sinn, die Liebe Gottes zu empfangen, wenn man sie nicht weitergibt. Ich sage es noch einmal. Von biblischer Sicht her gibt es für mich keinen einzigen Sinn, die Liebe Gottes zu empfangen, wenn man sie auch nicht weitergibt. Dann werden wir zu einem stinkenden Dümpel. Dann werden wir das Tote Meer. Es gibt aber auch für mich absolut genauso keinen Sinn, versuchen, die Liebe ständig weiterzugeben, ohne die Liebe nicht anzunehmen. Und diese zwei, die gehören zusammen. Diese zwei, die sind ja eine Einheit. Logisch müssen wir zuerst geliebt werden, um lieben zu können. Völlig klar. Völlig klar. Aber wir dürfen nicht den Weg gehen, dass wir sagen, ich muss nur lieben, aber ich fühle mich noch nicht genug geliebt. Hör zu. Weißt du, wann du dich genug liebst? Weißt du, wann du dich genug geliebt fühlst? Ich gebe euch einen Schlüssel. Du fühlst dich dann genügend geliebt, wenn du anerkennst, dass du beliebt geliebt bist. Ich sag's noch einmal. Du fühlst dich dann genügend geliebt, wenn du endlich anerkennst, dass du geliebt bist. Gott braucht dir niemals mehr den Rest deines Erdenlebens das Gefühl geben, geliebt zu sein. Er hat es dir bewiesen. Sag's noch einmal. Gott braucht dir niemals mehr den Rest deines Erdenlebens das Gefühl geben, geliebt zu sein. Er hat es dir bewiesen. Er gab das Kostbarste für dich, er gab seinen Sohn für dich und er hat dir bewiesen, wie sehr er dich geliebt hat. Schau dir mal Kapitel 5, Vers 8. Schau dir mal diesen herrlichen Vers an. Römer 5. Gott will aber alles seine Liebe weiter tun, dass er Christus für uns gestorben ist, als uns in der Erfahrung. Versteht ihr? Steht hier, und Gott bereit ist, dass ich die Liebe dir da steht aus. Steht hier in der Bibel, dass Gott mir die Liebe gegeben hat, weil er sich nicht lesen hat. Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Was steht hier? Steht hier, dass Gott mir die Liebe gegeben hat, weil er sich nicht lesen hat. Wenn Gott mir die Liebe gegeben hat, weil er sich nicht lesen hat, dann kann ich nicht lesen, weil das ist ganz klar. Thank you.